Ich bin nicht sicher, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg ausgetragen wird. Aber im Vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen. Albert Einstein. Rüebli Jakob, was haben Sie da schon wieder? Ich möchte anfangen. Ja, der Mikrofonständer, der hat sich ein bisschen verbogen da. Ja, dann machen Sie halt, schnell. Kopfdeckel, Rüebli, meine Rede. Wie soll ich Sie jetzt halten? Ja, halten, einfach halten, Herr Bundespräsident. Ja. Das Mikrofon. 1, 2, 1, 2, 1, 2, alles kaputt. Projekt Matterhorn, ein satirisches Hörspiel von Randulf Lind. Ähnlichkeiten mit realen Personen oder tatsächlichen Ereignissen sind nicht beabsichtigt, sondern unvermeidlich. 1, 1, 2. 3. 3. Oktober 1989, Bundeshaus Bern. Nur tiefer, viel tiefer. Liebe Eidgenossen, als Bundespräsident und einziges noch auffindbares Regierungsmitglied habe ich heute die ehrenvolle Pflicht, die allererste Radionachricht aus dem nigelnagelneuen Luftschutzbunker der Schweizer Regierung 320 Meter unter dem Bundesplatz zu senden. Also diese Detonation der ersten Schweizer Atombombe, die sich heute versehentlich und zur bestens Unizeit über dem Kanton Aargau ereignet hat, darf, muss und kann als menschliches Versagen eingestuft werden. Aufgeschreckt durch den Zusammenprall einer Mirage mit einer Ente hat der Pilot den Abwurfschacht geöffnet. Die daraufhin planmäßig ablaufende Explosion erzeugte einen Dominoeffekt, weil unser bundesdeutscher Nachbar nämlich annahm, die Schweiz stünde unter dem atomaren Beschuss des Ostblocks, schickte er sofort eine Salve Pershing 2-Raketen hinüber auf das Territorium der DDR. Die DDR sandte ihrerseits umgehend russische Marschflugkörper nach Hamburg, München, Bonn. Daraufhin bedeckten die Franzosen im ganzen Osten mit Nuklearwaffen. Von Polen über die Ukraine, Weißrussland bis nach Moskau ins Herz der Kommunisten. Herr Gorbatschow, Gott hab ihn selig, wollte seine Genossen zwar von einem Vergeltungsschlag abhalten, aber irgendwelche kommunistische Kettenhunde haben natürlich den roten Knopf gedrückt. Sowohl Paris, Washington, New York und San Francisco sind von der Landkarte verschwunden. Und man darf, muss, kann davon ausgehen, dass auch Israel, Indien, China unterdessen ihren Beitrag geleistet haben und dass damit die Gerechtigkeit wiederhergestellt ist. Was uns Schweizer betrifft, entschuldigen wir uns einweg für den Zwischenfall. Alles in allem können wir nichtsdestotrotz auch ein bisschen stolz sein. Stolz auf eine Eidgenossenschaft, die mehrere Tage im Besitz einer eigenen Atombombe war. Hören Sie jetzt das Jodelchörli Enzian aus meinem Geburtsort Kradolf. Einmal um die ganze Welt. Rüebli Jakob! Ja, Herr Bundespräsident? Das ist die falsche Platte. Wo in Herrgott's Donners Namen treiben Sie sich rum? Ja, Herr Bundespräsident, ich muss die Inspektion der Wasservorräte machen, Konserven zählen, dann die Militärschokolade, das habe ich schon abgeschlossen. Also bei 2 Personen kommt man auf eine Überlebenszeit von 8 Monaten, 2 Tagen und 13 Stunden. Aber wenn wir später nach Hause kommen... Es gibt kein Zuhause mehr. Hä? Vielleicht sind wir beide die letzten Schweizer, Röbi. Vielleicht sogar die letzten... Gott bewahre. Wie konnte das auch nur passieren? ...528 Monate früher. Sommer 1945, 7. August. Bundeshaus Bern, 2. Stock, Sitzungszimmer Bundesrat. Es ist ca. 8.35 Uhr und 33 Sekunden. Meine Herren, als amtierender Bundespräsident begrüße ich Sie zu unserer heutigen Sondersitzung. Dobler? Herr Bundespräsident, ich bin irritiert. Irritiert? Da neben Ihnen, Ihr neuer Sekretär. Ist eine Frau. Ja und? Ja, keinem Frauenzimmer ist es bisher erlaubt gewesen. Ich meine, die Geheimhaltungspflicht. Ja, für Frau Haldenfeld lege ich die Hand ins Feuer. Ja, Was nützt das? Sie ist eine Frau. Sie ist mein neuer Sekretär und damit basta. Frau Haldenfeld, machen Sie sich mal nützlich und zeigen Sie Herrn Dobler, was Sie können. Soll ich ein Protokoll der Sitzung abfassen? Ach, hab ich's. Besorgen Sie uns aus der Kantine ein paar Getränke, Bohnenkaffee, Milch, Zucker und bringen Sie mir eine Zeitung. Ich darf... Milch und Zucker. Meine Herren... Es geht heute um die 38 Bomber der Alliierten, die während dem Krieg über der Schweiz abgestürzt sind. Ich will nicht um den heißen Brei reden. Die Internierung der abgeschossenen Amerikaner geht ins Geld. Ich sage nur Kost und Logis. Und Sie wissen, bei Geld hört die Freundschaft auf. Dobler, haben Sie die Zahlen? Meine Herren, ich habe die Anzahl der abgestürzten Flugzeuge auf 40 aufgerundet. Somit hätten die Amerikaner für die Zukunft noch 2 Abschüsse gut. Sehr gut, Dobler. Ich brauche Männer, die in die Zukunft schauen. Danke, Herr Bundespräsident. Also, bei einer 10-köpfigen Besatzung pro Maschine macht das 400 Amerikaner. Als Tagessatz für Essen und Trinken rechne ich 30 Gramm Anken, 2 Scheiben Zopf und 40 Gramm Rhabarbergumpfi. Alternativ auch saisonal bedingt Stachelbeere. Dazu ein Becher Kaffee pro Person. Zum Mittag Klöpfer, Schöblig oder Landjäger, nebst Kartoffeln, Stocki oder Polenta. Gut, das Leitungswasser habe ich jetzt noch nicht in die Rechnung gestellt. Und die Unterkunft? Jawohl, da habe ich mir eine Beispielrechnung für ein Doppelzimmer im Hotel Schweizerhof geben lassen. Macht summa summarum eine Gesamtsumme von 14 Millionen. Ihre Heißgetränke, meine Herren, der Bohnenkaffee ist leider aus, nachkriegsbedingt. Die Versorgungslage ist... Verdeckel Sie, ich habe uns die 400 Amis den ganzen Kaffee weggesoffen. Doppel. Hängen Sie noch eine 4 hinten dran. 14,4 Millionen ist notiert. Aber ich habe Kaffeeersatz aus Zichorien. Ersatzkaffee? Also, Sie enttäuschen mich, Frau Haldenfeld. Aber... Meine Herren, 5 Minuten Ersatzkaffee-Pause. Ich dachte wirklich, Frau Haldenfeld, die Zeit wäre reif, euch Weibern mal eine Türe zu öffnen, weg vom Herd, Verantwortung. Und jetzt können Sie nicht mal eine Zeitung besorgen. Stellen Sie wenigstens das Radio ein. Strom wird es ja hoffentlich geben. Aber meine Herren, Sie sollen doch nicht lauschen. Wie oft muss ich das noch sagen? Raus, raus! Achtung! Wie Radio Tokio berichtet, wurde gestern über der japanischen Stadt Hiroshima eine sogenannte Atombombe abgeworfen. Wenn man den japanischen Behörden Glauben schenken darf, hat diese neuartige amerikanische Bombe auf einen Schlag alles Leben vernichtet. Hiroshima ist nicht mehr vorhanden, so ein Sprecher des Weißen Hauses. Das Wetter, es ist bewölkt, von Westen kalte Schau. Auf einen Schlag... Alles Leben. Es ist ja kolossal. Das ist ja furchtbar. Das ist Krieg, Frau Haldenfeld. Krieg ist furchtbar. Im Übrigen können Sie Ihre Schlappe mit dem Kaffee wettmachen und mal zeigen, was für ein Stier wirklich in Ihnen steckt. Ja, bitte. Besorgen Sie mir alles, was Sie über diese Bombe finden können, diskret. Und dann bringen Sie mir, Herrgott, sehe ich jemanden, der sich hierzulande mit diesem Teufelszeug auskennt. Jawohl. September 1945 in der ebenso verruchten wie verrauchten Kakadu-Bar in der Kleinstadt Zürich. Circa 22.30 Uhr und 50 Sekunden. Sterne sieh, wenn ich hier gesehen werde. Wenn ich hier nur nicht gesehen werde. Wer sie hier sieht, ist selber hier. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, das ist das Stammlokal von Professor Schäfer. Schäfer ist der führende Kopf in der Schweizer Chemforschung. Ich dachte... Denken, das ist mein Ressort. Sie hätten nur einen unauffälligen Treffpunkt für ein erstes Treffen finden sollen. Oh, grüezi. Sie müssen also der Bundespräsident... Ja, das ist so laut. Ah, klar. Schön unter dem Radar bleiben, gell, Sie? Undercover, wie Sie in Amerika sagen. Mit sowas kenne ich mich aus. Der Onkel Sam war ja so lieb und hat mir schon während dem Krieg einen Decknamen verpasst. Ah, wirklich? Und der wäre? Tröte. Obwohl, erste Geige hätte besser gepasst. Jedenfalls, was die Atomforschung betrifft. Egal, wie darf ich Sie jetzt nennen? Ja, ich dirigiere das Ganze, also Karajan. Darf ich Herbert sagen? Nein. Ja, und ich? Sie sind Frau Haldenfeld, Frau Haldenfeld. Haben die Herren und Damen schon bestellt? Für mich einen guten Bohnenkaffee. Excuse die Rationierung, aber wir hätten Zikorien, frisch vom Wegrand. Ah, hört denn das nie auf? Aber Herr Karajan, also zu dieser späten Stunde passt doch sowieso besser ein Tessino. Hallo, zumal in Begleitung einer reizenden Dame. Drei Nerl, kommt sofort. Aber bitte vor Kriegsware. Jetzt mal Klartext. Maestro, wenn ich Ihre übrigens sehr attraktive Sekretärin im Vorgespräch richtig verstanden habe, möchten Sie wissen, ob wir momentan in der Schweiz in der Lage wären, eine Uranbombe zu bauen. Momentan glaube ich nicht mal, dass wir eine simple Handgranate basteln können. Wir kriegen ja nicht mal den Kaffeenachschub hin. Wer sagt das? Oh, Instant-Kaffee. Verdeckel Sie, wo haben Sie denn den her? Wer die richtigen Leute kennt. Ihre Amerikaner. Also, wenn Sie das Kleingeld auftreiben, baue ich Ihnen das Ding. So. Ich kenne Leute aus dem Manhattan-Projekt. Allerdings gibt es einen kleinen Haken. Der wäre? Die Amerikaner. Die hocken auf ihrem Uran wie die Rothäute auf ihrem Bärenfell. Die Deutschen sollen noch einen Vorrat haben. Die Deutschen, Frau Haldenfeld. Lieber gehe ich los und suche selbst nach dem blöden Zeugs. Aber Frau Haldenfeld hat recht. Ich hätte da sogar noch einen Kontaktmann in München. Kommt nicht in Frage. Es wird doch wohl in unseren Alpen ein paar Kilogramm von diesem Uran geben. Jetzt, wo Sie sagen, also tatsächlich kenne ich da ganz zufällig noch einen alten Geologieprofessor, Lindenbrock. Der ist praktisch in den Alpen zu Hause. Na also. Warum nicht gleich so? Jetzt müssen wir dem Kind noch einen Namen geben. Dürfte ich einen Vorschlag machen? Was? Sie? Aber Herr Karajan, wo bleibt denn Ihre Kinderstube? Bitte, Frau Haldenfeld. Lacht ihr mich aber auch bestimmt nicht aus? Ehrenwort nicht. Projekt Matterhorn. Hobla, das verspricht Größe. Matterhorn. Matterhorn. Voilà, drei Merlot del Ticino zum Wöhle, die Herrschaft. Auf das Projekt Matterhorn. Oktober 1947, ungefähr 6:07 und 2 Sekunden in aller Herrgottsfrühe auf dem Sentischhorn. Professor Lindenbrock samt Rheuma und Studenten bilanziert bei stürmischem Wetter seine zweijährigen Bemühungen. Liebe Studenten und Studenten, wir können nach Monaten mit Fug und Recht behaupten, das gesamte Schweizer Gebirge systematisch abgeklopft zu haben. Neben verschiedenen Schiefersorten, Kalk und Sandstein, fanden wir auch eine beachtliche Menge an Gneis. Unseren Forschungsauftrag, also das Aufspüren uranhaltigen Gesteins, konnten wir damit zwar nicht erfüllen, aber dafür haben wir ein vollständig erhaltenes Fossil einer Calta palustris gefunden. Ja, Calta palustris. Im Volksmund bekannt als Butterblümli. Ich denke, das wird unseren Auftraggeber mehr als entschädigen. Oktober 1947. Eine finnische Sauna in der Privatvilla Schäfer in Fitznau am Vierwaldstättersee. Ungefähr 21:21 und 21 Sekunden. Calta palustris, im bemerkenswerten Zustand, sagt der Professor. Hören Sie, Leute, weder Ihr Professor Lindenbrock noch Sie haben den Ernst der Lage begriffen. Wir sind im Kalten Krieg, gießen Sie nach. Was soll ich machen? Ich konnte den alten Mann ja nicht einweihen. Er hat halt bis zum Schluss gedacht, dass er nur für die Mineraliensammlung des Bundes unterwegs ist. Eine Mineraliensammlung? Verdeckel sich, das ist ein internationales Wettrennen. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben, wenn er noch eines hat. Sie haben da mal einen Kontaktmann in München erwähnt. Also doch die Deutschen. Wie viel Uran haben die echt? Ja, also mein Mittelsmann hat mich selber mal telefonisch aus München kontaktiert, aber ja, leider war die Verbindung nachkriegsbedingt miserabel. Wie viel? Wie gesagt, schlechte Verbindung, aber ich glaube 30.000. Was? Und was kostet das? Das ist es ja. 125 pro Kilogramm. Also, praktisch geschenkt. Kam mir selber ein bisschen komisch vor. Da wären wir ja, das reicht ja für die ganze Planung. Wieso? Von wie vielen Bomben sprechen wir hier? Hallo, insgesamt 200. 200? Boah! Jetzt aber! Entschuldigung, das hat jetzt gebrannt. Schon gut, Schäfer. Wir machen keine halben Sachen. Wir wissen doch heute noch gar nicht, wer morgen unser Feind ist. November 23, 1947. Irgendwo im bayerischen Wald. Nacht, Nebel, ein Deutscher und ein Koffer voller Geld. Ich bekomme ja einen Herzanfall. Und ich krieg kalte Füße. Wenn man die Amis erwischen, kann ich mal keinen Strick nehmen. Also, was ist? Die anderen haben sich schon alle nach Argentinien abgesetzt. Und ich bin auch bloß wegen unserer Rendezvous hier. Ja, wirklich? Ja. Warum? Warum? Argentinien wird das neue Deutschland. Diesmal machen wir keine Fehler. Also, die Kohle. Ja, Moment. Also, von wo haben Sie eigentlich das ganze Zeugs? Den Uran? Nur aus Bormanns Keller. Der Bormann? Der Sekretär vom Hitler? Na, jetzt ja nicht mehr. Wo kein Führer, da kein Sekretär. Nur Icke, das Uran und Sie. Also, läuft die Nummer? Ja, also, an mir soll es nicht liegen. Wo steht da denn jetzt der Zugswaggon? Waggon? Was denn für Waggon? Ja, für die 30.000 Kilo Uran. Die passen ja wohl kaum in ihre zwei Koffer da. Was? Wie kommen Sie auf 30.000? Ich hab 125. Oh Mann, jetzt kommt die Erkenntnis. Ich habe 125 Kilo und will dafür pro Kilogramm 30.000 Lappen sehen. Den Zugswaggon. Also, was ist? Kommen wir ins Geschäft. 125 Kilo, 30.000 Lappen. Also unter diesen Umständen. Verdammt, die Amis. Also, haben Sie jetzt die Kohle oder nicht? Ja, nicht. Dämliches Bergvolk. Hätten wir euch doch bloß platt gemacht. Zürcher Letzigrund, Fankurve, Stehplatz, 30. November 1947. Es ist auf den Schlag genau ungefähr 17 Uhr. Und haben Sie das Uran? Wollen Sie ein Bier? Wo ist das Uran? Vielleicht wahrscheinlich auf dem Weg nach Argentinien. Was? Regen Sie sich nicht auf, es waren sowieso nur 125 Kilo. 125 Kilo? Auf dem Weg nach Brasilien? Argentinien. Herr Bundespräsident, geben Sie mir $3 und eine letzte Chance. Ich habe da nämlich so einen Plan B. Sozusagen eine Überraschung. Hä? Sozusagen eine Überraschung. August 1948, Nevada, USA. 40 Grad im Schatten, wo es keinen Schatten gibt. Nass geschwitzte Flanellhosen auf dem Rücksitz eines Jeeps in einer Gesäßtasche $3. Jederzeit griffbereit. Mittagszeit oder so. Okay, Gentlemen, welcome to, what does it mean in German? Gottes eigenem Land. Or in this case, maybe welcome to Devil's Kitchen. You are from Germany? Oh, Gottes Willen. We are from Switzerland. Okay. Isn't that the same? It's Europe, right? Anyway, my German is not so But it is. So, it begrüßt Sie also im großen Versuchslabor von die Welt. You have $3 in your pocket? Yes, but why? For your ticket, of course. I don't verstand. So then in German, unsere Boys testen hier die allerneuesten Hightech-Bomben, the greatest fireworks in the world, und Sie können sein live dabei. Ein echter Test. Ha? Zu viel versprochen. Welcome to America. Mr. O'Neill, erzählen Sie unserem Bundespräsidenten doch mal, was Sie da so alles ins atomare Feuer schmeißen. Oh, that's really funny. Schützenpanzer, sagt man so, Diesellokomotiven, ganze Parkhäuser voll mit die Cars, Flugzeuge, Gewächshäuser und sogar komplette Tresorräume einer Bank. Das letztere dürfte wohl für Sie interessant sein. Dann, of course, Hunde, Esel oder Schweine, die wir natürlich vorher betäuben. Wir sind ja keine Barbaren. Ja, Schweine. Wieso Schweine? Wegen ihrer Ähnlichkeit mit der menschlichen Haut. Dann, wir können uns vorstellen, how look our enemy after atomical attack. Then, hey, don't forget, we are Americans. We love barbecue. So, here we are. Schutzbrillen aufsetzen. 3 Mark. Boxes for the Big Bang in 10 seconds. Und festhalten bitte, die Schockwelle ist amazing. 6 weeks. Oh, beinahe, ich hatte vergessen. Das Beste kommt zum Schluss. Tonight in Las Vegas, we're gonna have a big show. Show? Oh, was für eine Show? We are wailing Miss Atomic Bomb. Und? Habe ich zu viel versprochen? Dritte, wir bauen das Ding. Aber Miss Bomb, für den Tag, die nehmen wir doch vorher schon noch mit, oder? Tickets sind längst bezahlt. So, von wem? Ja, vom Steuerzahler. darf ich noch eine kleine Anmerkung machen? Tröte, Sie dürfen ab sofort alles. Ihre Haare. Was ist damit? Ich glaube, sie fallen aus. Tatsächlich? Und was ist jetzt mit dem Uran? Ich glaube, ich habe da schon wieder eine Idee. London, 6. April 1953. Seitenflügel des Buckingham-Palastes im Vorzimmer eines gewissen Benjamin Montgomery, Earl of Newcastle, rechte Hand des britischen Premiers. Exakt genau zur Teestunde. Gentlemen, was kann ich für Sie tun? Ja, eure Lordschaft, ich weiß, wir kommen ungünstig. Tea Time. Darum fasse ich mich kurz. Wir wollten Ihnen nur vertraulich mitteilen, dass wir, Schweizer, im Begriff sind, die Atombombe zu bauen. Isn't it? Und dafür den ganzen Weg? Ich wünsche viel Erfolg. Jetzt, Mr. Montgomery, da wäre eben noch eine Kleinigkeit. Das Uran, das kommt von den Franzosen. What? Davon weiß ich ja gar nichts. Die deswegen sicher auch ein gewisses Mitspracherecht haben werden, es sei denn, Sie wären so frei. Good Lord, Frenchmen, diese Barbaren haben ihren König erschlagen, von ihrer unsäglichen Küche ganz zu schweigen. Wie viele Tonnen brauchen Sie? Fürs Erste würden 2 sicherlich genügen. Betrachten Sie es als erledigt. Ich lasse das Zeug aus Belgisch-Kongo kommen. Tee? Wie wär's mit Kaffee? Oh, bedauere. Was übrigens ist mit Ihren Haaren? 4 Jahre später, am 11. Juli 1958, war es soweit. Sendesaal Radio Beromünster, circa genau 9.48 Uhr und 17 Sekunden. Es fehlt Seite 3. Moment, da, jetzt. Wie sehe ich aus? Das hier ist Radio, Herr Präsident. Mit dieser laxen Haltung werden Sie nie mehr als eine zweitklassige Sekretärin sein. Gut, also die Glatze ist kein Problem, die macht Sie weise. Nur die Schweißränder... Ja, schon gut, das hier ist schließlich Radio, Frau Waldenfeld. Herr Gott, ich schwitze aber auch. Was haben Sie denn bloß in meinem Kaffee getan? Vielleicht sollten Sie ein paar Tassen weniger... Ich habe jetzt so lange auf echten Bodenkaffee gewartet, da kommt mir jetzt die eine oder andere... Herr Präsident, wir wären soweit. In 2 Minuten gehen Sie auf Sendung. Ja. Und bitte. Liebe Eidgenossen und Wähler, liebe Frauen, heute ist ein großer Tag. Ein Tag, der in die Geschichtsbücher eingehen wird. Endlich müssen wir uns nicht mehr verstecken. Endlich stehen wir kurz davor, unsere eigene Atombombe zu bauen. Endlich sind wir im neuen Zeitalter. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und nun ein Jodelchörli aus meiner Heimat. Bisschen viel endlich in der Rede, finden Sie nicht auch? Entschuldigen Sie bitte, ich konnte erst heute Nacht schreiben, als mein Mann und die Kinder endlich... Ja, schon gut. Hauptsache, die Botschaft ist rübergekommen. Sie können jetzt zurück ins Büro fahren. Ich habe noch einen kleinen Umdruck mit den Bundesratskollegen vorbereitet. Da würden Sie sich nur langweilen. Ja. 12. Juli 1958. Casino Bern, früher Morgen oder so. Na, meine Herren. Sind Sie auf den Zug oder warten Sie auf gröbere Geschütze? Wir warten auf eine Erklärung. Eine Erklärung? Ja. Ich dachte, ich hätte im Radio alles gesagt. Damit kommen Sie nicht durch. Wir von der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz werden eine atomare Bewaffnung mit allen Mitteln zu verhindern wissen. Genau. So? Und wie? So, wir gehen fürs Volk. Volksvorgänger! Vorwärts marsch! Küssnacht, 7. Juli 1963, circa 19.47 Uhr und 2 Sekunden. Oh, Schatz! Der Champagner ist schon wieder aus. Oh. Entschuldigung bitte, das ist meine Schuld. Ja, ich werde nicht das Gegenteil behaupten. Herr Bundespräsident, setzen Sie sich doch hier hin. Zu mir? Frau Bundespräsidentin, es ist doch erlaubt. Ja, aber natürlich. Also danke nochmals für die Einladung, General Rüebli. Och, könnt ihr nicht wenigstens daheim auf eure Titel verzichten? Entschuldigen Sie, General, meine Gattin ist halt nur ein einfacher Zivilist. Schwamm drüber, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, geschätzte Angehörige des Militärkorps, hochverehrter Bundespräsident, Es ist mir eine ausgesprochene Freude, Ihnen heute ein Bauwerk zu präsentieren, das seinesgleichen sucht. Kurz und gut, ich habe für mich und meine Familie einen Luftschutzbunker der Präsidentenklasse entworfen. Wenn ich mal vorgehen darf, ja? Ja, ja, gern. Ja. Ja. Dieser Bunker wird bei der Fertigstellung im Jahre 1990, also schon in 27 Jahren, ein nahezu unbeschadetes Überleben eines Atomangriffs ermöglichen. Während oben die Bomben fallen, sitzt man hier unten dann ganz gemütlich bei Kerzenschein und Militärschokolade. Und wenn man seine Jaskarte nicht vergessen hat, ist ja das Glück perfekt. Ja, wenn man vorher auch den Abwasch erledigt hat. Ja, ja, komm jetzt, Satz. Ja, ja. Doch sollte es so weit kommen, sei der Feind schon jetzt gewarnt. Auch wir werden jetzt, wo das Volk... Er meint die Männer. Ja, jetzt, wo das Volk gleich zweimal laut und deutlich Nein zu einem Verbot von Atomwaffen gesagt hat, unsere eigene Bombe haben. Richtig. Und wenn der Feind unser Land besetzt, wird seine Freude von kurzer Dauer sein. Auch auf die Gefahr hin, dass unsere Zivilbevölkerung großen Schaden nimmt. Wir werden nicht zögern, den Gegner atomar auszuradieren. Lieber tot als rot. Richtig. Ich kann mich Ihnen nur anschließen, General Rübli. Im Falle des Falles wird Sache Ihrer umsichtigen Führung sein, zu entscheiden, ob Sie mit Atombomben in bewohnte Gebiete schießen lassen oder nicht. Ja, ja, aber wir sollten nicht einfach abwarten, bis uns der Feind überrollt. Wir müssen ihn in seinem eigenen Nest ausrotten. Richtig. Dazu bräuchten wir allerdings auch ein Flugzeug, das bis nach Moskau fliegen kann, Herr Bundespräsident. Der Bund hat doch gerade diesen Großauftrag für die neuen Kampfflieger unterschrieben, Röbli, du weißt. 100 Flugzeuge Marke Eigenbau. Dieser blöde P-16. Entschuldigung, Herr Bundesrat, aber das Ding ist seit Jahren in der Testphase. Nein, also, ich bitte Sie. Die Mirage. Ich sag nur, doppelte Schallgeschwindigkeit. Bevor der Russe blinzelt, haben wir den Kreml ausradiert. Und wir werden sogar... Sonst viere wieder zu Hause. Doppelte Schallgeschwindigkeit. Doppelte, jawohl. Juli 1963, Büro von Carlo Buttoni, Chef der Flugwerke in Altenrhein. Ungefähr exakt 9 Uhr. Frau Scherli, ist unsere Testpilot endlich da? Prima. Schicken Sie ihn rein, wenn er kommt. Eh? Ist er endlich da? Nein, ein Anruf aus Bern. Bundeshaus. Ah, sehr gut. Stellen Sie durch, wir wollen doch unsere beste Kunde nicht warten lassen. Eh? Pronto. Bundespräsident hier. Leibhaftig. Spreche ich mit Buttoni. Sisi, auch leibhaftig. Schönen guten Morgen, Herr Bundespräsident. Was verschafft mir die Ehre? Ich rufe an wegen den Kampfflugzeugen. Ja, da müssen Sie sich noch leicht gedulden. Ne? Die P-16 ist noch in der Testphase, aber der Vertrag ist ja unter Dach und Fach. Und sobald unsere Testpiloten nicht mehr notwassern muss, beginnt die Produktion. Ja, sehen Sie, da kommen wir gleich auf den springenden Punkt. Ihr Pilot musste doch gestern ziemlich ungeplant aussteigen. Da sagen Sie es, wäre beinahe schief gegangen. Der wievielte Testflug war das jetzt? Der 102. Wieso? Ja, wissen Sie, wir brauchen diese Kampfflugzeuge für die Landesverteidigung. Hm? Aber wenn der Pilot die Maschine schon verlassen muss, bevor er Feindberührung hat, scheint uns das doch nicht das richtige Flugzeug zu sein. Ja, wir sind halt noch in der Testphase, ja. Gewesen, Herr Buttoni, gewesen. Aber wir haben doch einen Auftrag für 100 Flugzeuge. Jetzt nicht mehr. Guten Tag. Erledigt. Rüebli, jetzt kannst du die Mirage bestellen. Herr Bundespräsident, also jetzt habe ich wirklich das Gefühl, es ist Weihnachten. Januar 1969. Stockdunkles Schlafzimmer des Bundespräsidenten. Wie spät mag es sein? Ja, hallo. Herr Karajan? Dritte. Es ist etwas passiert. Na endlich. Eine Explosion. So schön wie die in Nevada. Ähnlich, also ein ziemlicher Knall. Ja, aber wir wollen doch eine Explosion. Ja, schon, aber nicht so eine. Wieso? Gibt's da Unterschiede? Also die gute Nachricht ist, Gott sei Dank haben wir den Reaktor dann doch nicht unter der ETH Zürich gebaut. Wieso? Was ist denn los? Keine Angst, da kann nichts mehr raus. Das ist alles tief im Berg verborgen. Tröte! Klartext! Also, es ist so, wir haben den Super-GAU. Immerhin 10 Jahre vor Harrisburg und 17 Jahre vor Tschernobyl. Was reden Sie denn da? Die Anlage ist komplett verstrahlt. Ja und? Wann können wir wieder rein? Ja, in 50.000 Jahren, wenn es gut läuft. 50.000, Herr Gott. Ja, den haben wir wohl zu spät gefragt. Um eine Bombe? Futsch. Aber wenn Sie mir ein neues Kraftwerk bauen, dann Alles muss man selber machen. 1. April 1969. Sowjetische Botschaft, Bern. Ziemlich genau irgendwann zwischen 9 Uhr morgens und 5 Uhr nachmittags. Genosse Botschafter, der Genosse Bundespräsident. Entschuldigen Sie, Herr Botschafter. Ah, Genosse Bundespräsident, добрый день. Kommen Sie näher, dabei. Danke, Genosse Botschafter, nur bin ich kein... Kein was? Bundespräsident? Ja, also nein, kein Genosse. Ah, ich verstehe. Genosse. Oder auch nicht, ich bin ja schließlich Eid, ja, Genosse. Herr Bundespräsident, Sie trinken Tee? Ja, ich bin eigentlich eher der Kaffeetyp. Nein, Sie müssen probieren, aus meiner Heimat, aus Grusinia. Tee stark wie Pferd. Хорошо. Herr Bundespräsident, was Sie führt in Höhle von Ruski Bär? So. Ja, ich bin im Moment eher als Privatperson hier und wollte als erstes gerne wissen, ob das hier Gesagte in diesen 4 Wänden bleibt. Das kommt darauf an. Worauf? Ach, natürlich. Ja, etwas Ähnliches hatte ich mir schon gedacht. Wie viel würde denn Ihr Schweigen kosten? Wollen Sie mich beleidigen? Entschuldigung, nein, also nein, ich wollte Sie nicht... Das kommt nicht. Für Sie zu stehen sehr, sehr teuer. 10.000, okay? Da muss ich mal kurz, warten Sie. Das ist mir jetzt peinlich. Ich habe nur... Hab ich sie geleckt hinein? Ah, ja, ja. Genosse Bundpräsident, machen wir doch 5.000, okay? Worum geht es? Ja, Sie wissen ja, Herr Genosse Botschafter, wie sich die internationale Lage so entwickelt. Feinde, wohin das Auge reicht. Und seit die Amerikaner, die Engländer und natürlich Ihr Land, Genosse Botschafter, über die Uranbombe verfügen, sind auch wir als Schweizer Regierung selbstverständlich an dieser Waffe interessiert. Und was wollen Sie von mir? Also, wir dachten halt, also ich dachte, wie wäre es, wenn Sie uns ein paar von in Ihren Atombomben verkaufen würden? Der Schweizer Franken ist momentan auf dem Weltmarkt sehr beliebt. Es müssen ja nicht die neuesten sein. Genosse, Moment. Darf ich stellen Fragen? Selbstverständlich, ja. Wer exakt ist Ihre Feinde? Also in erster Linie ist das natürlich Deutschland. Oder war es zumindest bis vor kurzem noch und dann natürlich der Ostblock. Ah, ja, und wer ist Chef von Ostblock? Das ist natürlich Moskau, ja. Und nur damit ich Sie verstehe richtig, ja. Sie wollen also von Ihrem Hauptfeind kaufen ein paar Atombomben, um zu werfen, diese dann wieder auf unsere Kopf. Aus dieser Perspektive habe ich das noch gar nicht so richtig betrachtet. Ich dachte auch eher, es wäre so ein... Sparen Sie sich bitte Ihre kostbare Atem, Genosse Bundpräsident. Gehen Sie jetzt bitte leise nach Hause. Und unsere Gespräche hier bleiben in diese vier Wände. Oh, ja, natürlich, Herr Botschaft. Entschuldigen Sie die Störung. Und danke für den Tee auch. Es war stark wie ein Pferd. Ihr Land hat unserem großen Führer, Wladimir Ilyich Ulyanov, alias Lenin, von 1914 bis 1917 gegeben Asyl. Dafür, Sie haben gehabt bei uns immer Stein im Brett. Mit unserem Gespräch ist jetzt Stein und Brett verschwunden. Ja? Das wird ein Jahr. Auf Wiedersehen. Tovarisch Karpov, die schwarze Liste für Länder, die wir bombardieren als Erste. Vier Jahre vor der Wende, am 9. November 1985, im Stadttheater Bern. Beethovens 9., das Finale, circa Takt 132 oder so. Entschuldigung, aber Sie können hier jetzt nicht rein. Das Konzert ist gerade auf dem Höhepunkt. Ja, und ich bin jetzt dann gleich auf dem Siedepunkt, wenn Sie nicht sofort diese Türe aufmachen. Mein Name ist Benedikt Horn, ich bin Chef des Nachrichtendienstes und ich muss dringend mit dem Bundespräsidenten sprechen. Aber der Herr Bundespräsident... Jetzt machen Sie diese verdammte Türe auf. Die nationale Sicherheit steht auf dem Spiel. Aber nur unter Protest. Herr Bundespräsident, ich habe eine dringende Meldung zu machen. Doch nicht jetzt. Sagen Sie mal, Hörnchen, hören Sie nicht, dass sich gerade das große Finale ankündigt? Ja, so kann man es auch nennen. Wir haben nämlich gerade einen Halunken enttarnt, der zusammen mit seinen beiden Söhnen brisante Geschäfte mit Pakistan macht. Und dieser Mann ist ein Schweizer. Hörnchen, ich sitze hier seit einer geschlagenen Stunde mit meinem Gretli, quäle mich durch die schwülstige Frühromantik und Sie quatschen mir den Gehörgang voll. Alfons! Aber diese St. Galler Verscherbelzentrifugen, mit denen man Uran anreichen kann, an Pakistan... Hörnchen, das ist alles eine Nummer zu groß für Sie. Gehen Sie nach Hause. Ja, bitte. Aber es ist Gefahr im Verzug. Mit diesen Zentrifugen können die Pakistanis die Bombe bauen. Die Pakistanis sollen die Bombe bauen. Psst! Wir helfen Ihnen. Schon seit den 70ern, natürlich inoffiziell. Aber ich kapiere es wirklich nicht. Hörnchen, die halbe Welt hat mittlerweile Atombomben. Und da sollen wir die Hände in den Schoß legen und warten, bis uns jemand nuklear bedroht. Heißt das, die Schweiz will den Pakistanern Bomben abkaufen? Sind Sie verrückt? Doch nicht als Schweizer Regierung. Wir haben da längerfristig einen Mittelsmann vorgesehen, der in unserem Land zu Gast ist. Der Sohn eines... Diktators. Noch ist er ein Baby, aber er wird bei uns zur Schule gehen und sich später bestimmt dankbar zeigen. Verstehen Sie? Eine Hand wäscht die andere. Wir bilden den Bengel aus, bringen ihm Manieren bei und dafür besorgt er uns später die Bombe. Bis jetzt! Das Finale, Alfons! Eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Wir kriegen die Bombe und sein Volk einen Führer, der wenigstens mal die Zivilisation gesehen hat. Hönchen, setzen Sie sich auf Ihre 5 Buchstaben und gehen Sie meinem Chef da aus dem Licht. Oh, jawohl. Ihre Gattin? Oh, welche... April 1990. 300 Meter unter dem Bundesplatz. Rüebli, was soll das Geklapper? Wollen Sie mich tubetanzig machen? Nein, ich mach gerade die letzte Dose Fleischkäse auf. Wollen Sie auch? Müssen Sie sich aber beeilen. Ja, lassen Sie mich mit dieser Wellblechnahrung in Ruhe. Erwarten Sie noch jemanden? Erwarten? Rüebli, das ist ein Lebenszeichen. Irgendjemand ist da draußen am Leben und sucht den Kontakt zu uns. Vielleicht ist ja noch nicht alles verloren. Hallo? Hallo? Ja, Verdeckel, hallo, wer ist denn da? Hier ist der Landesfürst von Liechtenstein. Oh, du rauchst. Ja, Sie glauben gar nicht, wie ich mich freue, Ihre Stimme zu hören, durchlaucht. Dann können wir wohl doch wieder alle nach oben, oder? Wie ist denn das bei Ihnen so, die Lage? Gibt es in Ihrem Umfeld noch Lebiges? Untertanen, Gärtner, Köche, Putzfrau? Sagen Sie doch was! Ja, ich wollte Sie eigentlich kurz vertraulich sprechen, weil es ist ja mit unserer Landesverteidigung hier im Liechtenstein nicht weiter, wie Sie wissen, oder? Aber wenn man sich Respekt auf der internationalen Bühne verschaffen will, muss man mit der Zeit gehen. Deswegen eine kleine vertrauliche Anfrage. Ja, schießen Sie los. Hätten Sie noch so eine Bombe für mich? Projekt Matterhorn. Sie haben das Satiris-Hörspiel gehört vom Randulf Lind. Eine von über 20 SRF-Hörspielproduktionen von diesem Jahr. Mitgemacht haben als Bundespräsident der Joachim Rittmeier und als Generalstabschef der Emil Steinberger. In weiterer Rolle Patti Basler, Gabriel Vetter, Simon Enzler, Thomas C. Breuer, Dominik Müller, Daniel Ludwig, der Autor Randulf Lind selber, Isabel Scherer, Noemi Gradwohl, Julia Klaus und als Erzählerin Uta Köbenick. Tontechnik Miriam Emenecker, Dramaturgie und Regie Lukas Holliger.